Erster kommt, wir gehen zurück zum Herrn. Er hat uns weh getan. Aber er wird uns auch wieder gesund machen. Zweiter, nach zwei Tagen macht er uns wieder lebendig. Am dritten Tag hilft er uns auf. Dann leben wir bei ihm. Dritter, wir wollen den Herrn wirklich kennen. Er kommt sicher wie die Sonne am Morgen. Er kommt zu uns wie der Regen. Vierter, was soll ich mit euch machen, Ephraim und Juda? Eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen. Sie geht schnell weg wie der Tau. Fünfter, darum schicke ich meine Propheten zu euch. Meine Worte bringen den Tod. Mein Urteil ist so hell wie das Licht. Sechster, ich will eure Liebe haben. Ich will keine Tieropfer. Ihr sollt mich kennen. Das ist wichtiger als Brandopfer. Siebter, aber ihr habt meine Regeln gebrochen. Ihr seid mir nicht treu geblieben. Achter, in der Stadt Gilead wohnen böse Menschen. Überall ist Blut von Morden. Neunter, die Priester sind wie Räuber. Sie warten auf dem Weg nach Sichem. Dort töten sie Menschen. Zehnter, ich sehe schreckliche Dinge im Land Israel. Ephraim dient anderen Göttern. Israel ist nicht mehr rein. Elfter, auch für dich, Juda, kommt eine Zeit der Ernte. Ich will das Leben von meinem Volk wieder gut machen.